Moin Moin, hier ist Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Mann, Mann, Mann. Also auf seinen Dealer kann man sich auch nicht mehr verlassen, ne? Also, Katastrophe. Irgendwie wollen die alle kein Geld verdienen oder keine Ahnung, oder haben genug Geld oder... Naja, scheiß der Hund drauf. Richtig scheiß Wetter wieder. Hat sich wieder eingeregnet und naja. Hat der Sommer sich erledigt? Keine Ahnung. Hab schon heute mit jemandem mich unterhalten, hab gesagt, das ist bestimmt der gleiche Rotz wie vor 5 Jahren. Da war auch richtig heiß und dann war ab August war der Sommer vorbei. Dabei. Heute beim Gassi gehen ist mir aber erst später so in den Sinn gekommen. Ältere Dame und waren so ein bisschen im Gespräch und dass ich meine Elli schon fast einen Monat bei mir habe mit ein paar Tage Unterbrechung. Ach, die Besitzerin hat aber auch Vertrauen zu ihnen. Später erst ist mir so in den Sinn gekommen, so von der Stimme her. Das war bestimmt dieselbe alte Schabracke, die mich vor 4 Jahren circa am Bornhorster See angesprochen hatte. Da lagen wir am Hundestrand und ich suche immer ein schattiges Plätzchen für Mäuschen, damit sie keinen Sonnenstich bekommt. Und ich lege mich immer ein paar Meter weiter. Auf jeden Fall war damals, ist das Ihr Hund? Ich sage, ja, wirklich, das kann ich gar nicht glauben. Ne? Ich glaube, das war genau die Alte. Warum kann man nicht glauben, dass das mein Hund ist? Muss man als Sheltie-Inhaber oder als Sheltie-Führer, als Sheltie-Besitzer, sieht man da anders aus? Darf man da nicht von oben bis unten tätowiert sein? Na gut, bei mir sind nur die Arme tätowiert, aber es ist mir erst später in den Sinn gekommen von der Stimme her, weil ich kann mir zwar keine Gesichter merken, aber Stimmen merke ich mir immer und das war genau die alte Schabracke. 99%, das ist, sagen wir mal 80%, die mich da vor ein paar Jahren am Bornhorster See so dumm angemacht hat. Ist das Ihr Hund? Also ich sage heute auch, ist das Ihr Hund? Ich sage, ja, im Moment zur Pflege für einen Monat. Da hat die Besitzerin aber viel Vertrauen in ihn. Also, naja, viva la Dila. So, ja, wir haben heute, was haben wir eigentlich heute? Donnerstag. Am Samstag ist Mäuschen erstmal wieder bei Mama. Und, was habe ich gerade gesagt? Am Samstag ist Mäuschen erstmal wieder, sag ich, mache das nicht mit Pause und rausschneiden, ich mache das in einem Rotzi durch, weil ich habe keinen Bock, immer diese Podcasts zu schneiden, ja. Genau, am Samstag ist Elli erstmal wieder bei Mama und ja, dann hoffe ich wenigstens, die Besitzerin wusste noch nicht, ob ich sie auf meinem Geburtstag habe, aber ich hoffe ja wohl doch, ne, und ja, so, nochmal anderes Thema, wer heiratet sowas? Es geht nicht in meinen Kopf, ne? Es geht nicht in meinem Kopf, wer sowas heiratet. Das ist irgendwie nicht nachvollziehbar. Und nach dem, was so die letzten 10 Jahre alles auf Facebook gepostet worden ist und so, und dann gut, mittlerweile ist das andere Facebook-Konto deaktiviert. Das Neue ist aktiviert und wer heiratet sowas? Ne? Naja, ich weiß oder so, dass die Ehe in spätestens 2 Jahren wieder den Bach runtergegangen ist und es geht einfach nicht in meinem Kopf. So, jetzt gleich mal ein bisschen Kabel 1 gucken, Achtung, Kontrolle. Die haben zwar gesagt, neue Folgen, aber die Ausschnitte, die sie da zeigen, das sind Folgen, die ich eigentlich schon gesehen habe. Na gut, in diesem Sinne, have a nice day, bleibt mir gewogen. Vivaladila. Also ich hasse es, wenn man sich auf Leute nicht verlassen kann. Das geht mir so auf den Piss. Vor allen Dingen, wenn sie meine Handynummer haben und so. Ne? Man kann ja wenigstens absagen oder so. Ne? Aber wir mussten oder so raus Gassi gehen und na gut, war auch eigentlich nicht so wichtig. Aber ich hasse es wirklich, wenn man sich auf Leute nicht verlassen kann. Und ja, wer heiratet sowas? So, in diesem Sinne, have a nice day. Thank you for listening. Ich weiß nie, sagt man thank you for listening oder thank you for watching? Aber ich glaube, watching wäre, wenn ich ein Video machen würde. Ne? Also auf Facebook oder auf YouTube. Also wäre es, glaube ich, grammatisch korrekt. Thank you for listening. Okay, have a nice day und in diesem Sinne, Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Bleibt mir gewogen.